Wir könnten eigentlich mal anfangen, damit, dass ich vorgestern in Tor war. In Der war, Tor. ja, mit dem neuen Tor. Der Okay. war ganz cool. Also ich mag ja Tor an sich, war ja, na gut, der zweite fand ich ehrlich gesagt richtig scheiße, aber den fand ich wieder richtig gut. Also der war auch so ein bisschen witziger gemacht, weißt du, was ich meine? Also, Tor geht irgendwie so ziemlich, so bei den Avengers geht er so ziemlich an mir vorbei. Ich muss sagen, ich habe den ersten gesehen, aber den zweiten nicht. Und jetzt den dritten habe ich jetzt auch so gar nicht so auf Schirm. aber du magst doch Thor, du hast ihn als Bubblehead. Ja, grundsätzlich sage ich mal so Marvel und so, ja, das mag ich schon jetzt irgendwie jetzt nicht insbesondere Thor, aber ich weiß, aber diese Filme vom, ich bin ja auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, so von den ganzen Marvel-Filmen so ein bisschen übersättigt, auch die letzten X-Men und so, das habe ich auch nicht gesehen, also es juckt mich auch nicht so besonders, weißt du? Ja, Das gut. letzte Gute, was ich gesehen habe, war Daredevil. Daredevil, Quatsch, Deadpool, nicht Daredevil, Deadpool. Daredevil mit Ben Affleck. Genau, der war super. Der letzte gute Super Film. schlecht. Wird nur gefolgt von Green Lantern. Ja, genau. Ja, nee, also ich fand, bis jetzt bin ich noch nicht so übersättigt. Also ich gucke ja auch gern diese Netflix-Serien von denen. Bis auch die letzten zwei eigentlich. Also jetzt die Defenders mal ausgenommen, aber hier, wie heißt er? Iron Fist und Luke Cage fand ich mal richtig scheiße. Es war eigentlich nur Zeitverschwendung, aber sonst. Also Luke Cage fand ich okay, könnte ich mir angucken. Iron Fist ging mir irgendwann auf den Nerv, so wie der Typ so drauf war. Das hat einfach irgendwann genervt. So, weißt du, immer so dieses Verzweifelte und oh, das, weißt du, ist ja mal eine Zeit lang gut, aber irgendwann ist das auch mal wieder langweilig. Defenders habe ich mir die erste Folge noch nicht mal bis zum Ende angeguckt und seitdem gar nichts. Okay. Ja, Also, also. ich muss dir sagen, also Marvel und auch DC und ja, alles, was so verfilmt wird, ich weiß nicht. Also irgendwie bin ich momentan tatsächlich übersättigt davon. Ja, also Ja, ich. aber also Tor war aber gut, sagst du. Kann man sich Ja, angucken. also ich würde sagen, wer das mag, also wer so Avengers und sowas mag, der kann sich das gerne mal angucken. Also fand ich persönlich fand es ganz cool. Also da ist so ein gewisser Humor drinne. Also jetzt nicht so ein dummer Humor wie bei Star Wars, wo dann diese Droiden dann witzig sein wollen oder sowas. Weißt du, es gibt dann halt auch so ein, ich sag mal, so ein Steintypen, der hat eine ganz, ganz hohe, piepsige Stimme und ja, also es gab da schon ein paar witzige Szenen drin. Also ja, also an sich, der Film an sich war auch ganz, ganz cool. Also rundherum war ich sehr, also wenn man nichts zu tun hat, so wie jetzt hier an Reformationstag oder sowas, dann könnte man das gerne, gut und gerne machen. Also dafür war er gut, mal wieder ins Kino zu gehen. Aber es laufen ja auch ein paar andere gute Filme im Kino, oder? Also zum Beispiel Blade Runner, das ist was mich eher interessieren würde. Ja, mag sein, dass er gut ist, aber da habe ich ja noch nicht meinen ersten gesehen und da habe ich ja schon gehört, dass das, ja, man sollte den ersten gesehen haben, weil da viele Querverweise sind und so. Von daher war das erstmal Ich kann dir den kein. ersten empfehlen. Also, das Kannst du kann mir dir empfehlen? wirklich. Gesehen habe ich ihn trotzdem nicht. Nee, dass du dir den mal anguckst, sage ich. Also, ich kann sie. Also, ich fand Blade Runner, fand ich damals schon ganz gut. Also, ich will auf jeden Fall den nochmal. Ob ich den jetzt in den Kino noch zu sehen bekomme, weiß ich jetzt nicht, den neuen, aber. Ja, mal Ja. schauen, vielleicht, wenn können wir noch mal reingehen. Ich habe ja den jetzt hier, ich habe mir den ja ausgeliehen, werde ich mir den noch mal angucken und dann Welchen? den Den alten. alten, den Final Cut habe ich mir mal ausgeliehen. Okay. Weil ich will den ja auch schon sehen, so ist es ja nicht. Ausgeliehen. Ja, Gibt es noch Videotheken? ja, Ich dachte, es gibt keine mehr. es gibt Videotheken, die nennen sich dann aber Online-Videotheken und die schicken dir das dann zu. Und ich zahle für 7 Tage halt 2,50 €. Also von daher kann ich den 7 Tage Okay. hier behalten und mir dann irgendwann mal angucken und zahle dann 2,50 € plus, ich glaube, 90 Cent Porto oder sowas oder 60 Cent, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Ja. Gut, aber ich würde trotzdem mal sagen, wir können jetzt mal die Musik laufen lassen und dann fangen wir an. So machen wir das. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 42 des Wechselzone Podcast mit dem Lukas. Bin hier. Und mit meiner Wenigkeit. Adrian. Genau, so heiße ich. Ja. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ich komme quasi gerade vom Schwimmbad, also gefühlte, ja, irgendwie 10 Minuten, ne, ist schon ein bisschen länger, aber ja, war vorhin schwimmen. Es entwickelt sich was ganz Interessantes in Polheim im Schwimmbad, also ich treffe jetzt immer mehr Triathleten, ich wusste gar nicht, dass hier in Gießen so viele Triathleten gibt und Triathletinnen, wenn ich das richtig jetzt gesagt habe. Hat Spaß gemacht heute mal wieder. Donnerstag ist ja immer eine Bahn für die schnellen Schwimmer beziehungsweise Krautschwimmer abgegrenzt und hat da Spaß gemacht. So, ich glaube, waren noch mal 4 oder 5 Leute mit auf der Bahn. Aber Donnerstags ja. Ist dann nicht irgendwie dann ab, glaube ich, 16 Uhr irgendwie für Vereine gesperrt oder so? Nee, das ist, also da stand auch ein Zettel irgendwie an der Kasse, irgendwie ab 17:30 wäre irgendein Verein drin. Als ich rausging, da kamen irgendwie so, ich sag mal so 5 bis 10 Leute, vielleicht waren die das schon, wäre aber recht früh dann dafür, aber in der Zeit, wo ich geschwommen bin, war alles wunderbar. Also wir hatten die Bahn wieder für uns. Das war okay. Ja, das hat wieder mal Spaß gemacht. Ja. Am Sonntag, ich tobe mich da aus mit meinem Training Road Programm auf der Rolle. Das macht auch ganz viel Spaß. Ich war dann halt so ein Programm, was so Training Road bietet dir verschiedene Programme an. Ich habe mich da für so ein Mitteldistanzprogramm entschieden, mit 3 Einheiten in der Woche. Ja, viele knackige Intervalle dabei. Es läuft. Das Einzige, was in Anführungsstrichen schleppend läuft, ist so ein bisschen das Laufen. Aber das lasse ich bewusst jetzt erstmal so ein bisschen zurück und konzentriere mich auf die 2 anderen Sachen beim Laufen. Ich war letzte Woche 2-mal laufen. Einmal so etwas zügiger, so Halbstündchen und einmal so habe ich so eine Technik einfach Einheit gemacht mit Lauf-ABC und so weiter. Und ja, aber das Laufen, da lasse ich mir noch so ein bisschen Zeit, weil ich habe tatsächlich mal nach der zügigen Einheit, da bin ich 5 Kilometer irgendwie in 22, 23 Minuten gelaufen und ich habe da dann das Knie gemerkt danach, komischerweise. Ich dachte, das wird irgendwie komplett ausgestanden, aber so ein bisschen was merke ich noch. Naja, gut. So lange ist es jetzt auch noch nicht her. Und deine letzte Laufeinheit war ja noch das härteste für dein Knie wahrscheinlich. In der Phase. Ja, das schon, aber ich habe schon in der letzten Zeit viel dafür getan, jetzt irgendwie. So im Alltag habe ich da überhaupt keine Probleme mehr. Aber gut, das war jetzt irgendwie nichts Gravierendes. Ne? Also das ist jetzt wieder ein paar Tage her und ich merke jetzt nichts von, aber so nach dem Laufen selbst hat das Knie noch so ein bisschen gemurkt. Wie gesagt, war dann ein paar Stunden später wieder weg oder spätestens am nächsten Tag habe ich nichts mehr von mitbekommen, aber da habe ich mir gedacht, aha, also doch noch ein bisschen was da. Ja, deshalb, das ist auf jeden Fall so der Hauptgrund dafür, warum ich mir da so jetzt so, warum das Laufen noch so hinten ansteht. Weißt du, ich will es einfach nicht übertreiben. Wir haben es, 2. November ist heute, weißt du, ich muss da jetzt irgendwie nichts übers Knie brechen momentan, also von daher. Ja. Und bei dir? Ich bewege mich weiter fort. Ich, ja? Vom organisierten Training, oder? Das wird immer chaotischer. Ja, das, ja, momentan, schwierig, so gerade eine Balance zu finden zwischen, eigentlich habe ich keinen Bock mehr und einen Marathon muss ich noch laufen und den will ich auch ordentlich zu Ende bringen. Soll ja nicht nur ein bisschen Zeit ziehen hier und, keine Ahnung, 4 Stunden oder sowas, sollte schon so, keine Ahnung, 3:45 oder sowas, sollte dann schon mal für einen lockeren Marathon sollte schon drin sein. Ja. Weiß ich nicht. Also ich würde mir da jetzt irgendwie, da jetzt irgendwie mit bestimmten Zeiten so jetzt irgendwie keinen Kopf machen. Also von Grund auf hast du das auf jeden Fall drauf, weil jetzt irgendwie auch wenn du locker läufst und 4 Stunden zu kommen und dann alles andere schaust du mal, wie es halt vor Ort geht. Also ich würde auf jeden Fall vorher noch mal ein paar längere Läufe machen oder jetzt irgendwie grundsätzlich. Ich meine, du trainierst eher so nach Lust und Laune momentan, gell? Das ist ja jetzt nichts so Spezielles, was du jetzt momentan machst, oder? Wenn ich das so richtig sehe. Ja, also ich sage, also diese Woche war ich also mal, ja, wollte ich noch mal ein bisschen den Köppel hoch, einfach mal so eine Runde, damit ich was getan habe. Dann bin ich vorhin, also bin ich auch so von einer Stunde heimgekommen, da hatte ich mal ein bisschen Tempo gemacht, aber jetzt nicht so über dem, also jetzt kein Intervall oder sowas, sondern ich bin einfach mal locker losgelaufen, dann habe ich ein paar Steigerungsläufe gemacht und ja, das, dann bin ich wieder heimgelaufen. Es waren dann auch so fast 9 Kilometer, das war also momentan nichts Spezielles, so wie wir das mal auf den Kölner trainiert haben, aber wie gesagt, das ist jetzt eher so ein bisschen über Wasser halten als strukturiertes Training. Naja, ja, genau, das meine ich ja auch. Aber das ist ja okay für das Ziel, was du hast. Und das Einzige, was ich da halt nochmal vielleicht mal im Auge behalten würde, weil das brauchst du einfach für den Marathon, damit es zum Schluss nicht so hart wird, ist hier und da mal ein längeres Läufchen einzubauen. Also das sollte schon mal über 2 Stunden sein. Sonst wird das könnte es sein, dass es beim Marathon irgendwann auch so ein bisschen zäh wird, weißt du? Ich würde mir einfach so einfach die Muskulatur daran erinnern, dass man noch ein bisschen länger laufen muss, ne, als hier irgendwie ein Stündchen oder so. Und deshalb das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, behalt das mal im Auge. Ich hatte letzte Woche irgendwie mal so ein, was war uns, Halbmarathon oder ja, ich glaube so um den Dreh bin ich gelaufen. Waren jetzt keine ganz 2 Stunden, aber war schon noch ein bisschen was. Aber ich will jetzt nochmal in den nächsten circa 3,5 Wochen, glaube ich, sind es noch. Da will ich noch mindestens 2, also ein 30er, denke ich, und ein 25er oder sowas mal laufen. Mal schauen, wie sich so ergibt. Ist ja noch ein bisschen Zeit hin, von daher. Ja, also verrückt machen bleibe ich nicht. Einfach, wie gesagt, diese längere Einheit im Auge behalten, dann ist ja gut. Und du bist ja auch bald auf einer schönen Insel und hast wirklich die besten Bedingungen zum Trainieren. Und dann kannst du noch so ein bisschen dran ziehen. Genau. Ich habe mal ein bisschen geguckt und da gibt es halt den Challenge Fuerteventura. Mhm, ich weiß, und ja. Das ist genau in dem Hotel, wo ich dann da bin. Ist es in den Zeitraum, wo du da bist? Nee, war leider, das nicht schon? Ist das, das war schon. Das war doch schon. Ja, meine ich, ja. Das war schon leider. Wäre cool, wenn das so ein Glück hätte, dass ich da, dann würde ich da auf jeden Fall auch mitmachen. Hättest du daran teilgenommen? Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist ja nur ein halber. Das ist nur ein halber. Das ist so wie ich das gesehen habe, ist das nur ein halber. Ich habe mir das mal durch. Nur ein halber, aber nur in Anführungsstrichen. Also, ich glaube, Fuerteventura hat auch ein paar knackige Anstiege, die da auch jetzt in der Radstrecke mit eingebaut sind. Also so ganz ohne ist dieses Ding da nicht. Also ich weiß nicht, also wenn ich dann schon mal das Glück hätte, da in dem Moment da zu sein, in dem Hotel, wo es dann quasi, also ich habe Challenge Fuerteventura mal eingegeben und da siehst du halt schon, wenn, also am Anfang kommen so Bilder auf der Startseite und da, wo sie ins Wasser gehen, dahinter ist das Hotel. Also das, das ist direkt um die Ecke quasi. Genau, also ich könnte eigentlich quasi vom Strand aus, vom Hotel aus zum Strand, zum Schwimmpart gehen. Also ja, ich hätte mich auf jeden Fall, glaube ich, getraut. Dass, ja, beim Herausfinden habe ich schon gedacht, ach schade, wäre das doch da gewesen. Von daher gute Voraussetzungen mitmachen. Aber man weiß ja nicht, vielleicht gefällt es mir ja so sehr, dass ich dann doch das mal in Angriff nehme, irgendwann mal. Ja, warte mal, ich bin gerade hier auf das, der ist im April, war der, ne? Anfang des Jahres. Kann sein, weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber du siehst es ja auf der Seite. Ja, komischerweise will mir diese Seite nicht öffnen. Also die lädt und lädt und lädt und öffnet nicht. Warte mal, ich schau mal über eine andere Seite auf die Ergebnisse. Nein, 14.10. Ach Quatsch, nee, sorry. Das hat ja jetzt was anderes. Challenge Pagera war das, Challenge Pagera. Ja, auf jeden Fall habe ich da gesehen, in dem Hotel bieten die halt auch so Radausflüge und so, ja, ich weiß nicht, ob es Wettkämpfe sind, aber so Läufe bis zum Leuchtturm, und dieser Leuchtturmlauf ist auch in dem Halbmarathon, den man dann bewerkstelligen muss, auch drinne. Und da gibt es irgendwie anscheinend so eine richtig schöne Aussicht über die Meere und so. Und da will ich mal gucken, dass ich irgendwie die Strecke mal ablaufe dort bis zu diesem Leuchtturm. Das sollten irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilometer sein oder sowas, so wie ich das irgendwie da herausgefunden habe. Von daher mal schauen, mal paar Impressionen dann raushauen, wenn ich mal ein paar Bilder habe, ob das wirklich so cool ist. Ja, natürlich. Klar, wenn man schon da ist. Auf jeden Fall. Irgendwie komme ich hier nicht. Diese Seite, er will sie nicht öffnen. Der lädt und lädt. No. Und ansonsten finde ich da. Ist das, hat das überhaupt dieses Jahr stattgefunden? Ich sehe jetzt nur Ergebnisse vom letzten Jahr, von 2016. Sein, dass es dieses Jahr gar nicht stattgefunden hat? Ehrlich gesagt, ich habe nach Ergebnissen gar nicht geguckt. Ich habe halt nur mal die Strecke mir angeschaut. Ja, ich habe mich mit Challenge von Fuerteventura nicht auseinandergesetzt, aber ja, auf der 3-2-B-Seite sehe ich nur Ergebnisse von 2016. Naja, gut, ja, ist jetzt nicht so wichtig. Aber jetzt zu diesem, also, dieses Jahr finde ich nichts. Wenn du einfach challengefuerteventura.com eingibst, dann hat er bei mir gleich aufgemacht. Ja, bei mir eben irgendwie komischerweise nicht. Und also das will ich nicht öffnen. Der lädt und lädt und. Naja, gut, hier steht kaputt. Auch Challenge Fuerteventura 2016. Live-Tracking. Ja. Kann wirklich sein. Ich glaube, der hat dieses Jahr nicht stattgefunden. Aber der Andi Böcherer hat gewonnen, sehe ich gerade. 2016, ja, das habe ich gesehen, genau. Ja. Naja, gut, dann kann natürlich sein, dass das. Kann natürlich auch sein, dass sie irgendwie. Kannst du erfragen. Genau, kann auch sein, dass sie vielleicht springen, weil hier steht Thanks, bla bla bla, und dann steht unten See you in Gran Canaria. Weißt du, kann sein, dass sie von einer Insel zur nächsten springen irgendwie. Das kann natürlich sein, ja. Naja, gut, vielleicht, wenn die Seite mal bei dir irgendwann aufgemacht hat, dann kannst du immer so. Weil, wenn du aufmachst, siehst du schon. Ich bin jetzt weg von der Seite. Achso, siehst du schon da so Live-Bilder von dem damaligen Event und, ja. Gut, bevor wir dazu kommen, wir sind ja mitten in unserer Planung zur nächsten Saison. Bisher noch nichts Konkretes, was man hier auch ansprechen darf, sollte, aber schwierig. Es ist sehr schwierig. Ja. Viele Events fallen aufeinander oder kommen zu einer Zeit, zumindest bei mir, wo es sehr ungünstig ist. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass der Hamburg-Marathon und der Düsseldorfer Marathon am selben Tag sind. Aber ich glaube, das ist jedes Jahr so. Weil da waren es zwei, die ich gerne. Ja, Hamburg muss ich ja sowieso machen, weil ich ja in alle Himmelsrichtungen nochmal machen will, aber dieses Jahr passt mir das nicht. Und genau dasselbe mit Köln und ja, anderen, die am 7.10. sind, das mir auch gar nicht passt. Also das. Gerade Oktober ist immer ein bisschen schwierig. Worauf legst du nächstes Jahr denn so den Schwerpunkt? Ist es weiterhin das der Marathon, oder weil du hast ja auch so ein bisschen im Auge, den einen oder anderen Triathlon zu machen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Was ist denn für dich wichtiger? Worauf würdest du mehr Wert legen? Momentan will ich halt doch das Marathon-Thema weiter ausreizen und vielleicht die ein oder andere Duftmarke, sag ich jetzt mal, nochmal zu setzen, weil es läuft ja gerade ganz gut, und warum dann halt jetzt gerade aufhören, ne? Also ich will auf jeden Fall eine olympische und eine mittlere Distanz im Triathlon machen nächstes Jahr, hatten wir ja schon gesprochen, und da werde ich jetzt zwar versuchen, mit allem, also so gut wie möglich zu machen, aber ich werde da jetzt nicht extra darauf jetzt nur noch trainieren und den Marathon halt außen vor lassen. Da werde ich lieber doch versuchen, weiter den Marathon. Da werde ich auf jeden Fall will ich einen Frühjahrsmarathon machen. Das kann ich eigentlich schon sagen, dass ich wahrscheinlich Rotterdam machen werde, weil ich mich entschlossen habe, dein Fail da wegzumachen. Ja, das stört mich. Also ich hoffe nicht, dass das der einzige Grund ist, warum die da hingeht. Doch, nein, Quatsch. Nein, aber wir haben in Frankfurt schon mal über Rotterdam gesprochen. Da habe ich den dir auch so ein bisschen schmackhaft machen wollen, weil ja, die Stadt an sich ist ja schon cool und lauf ja auch. Und es ist ja auch eine schnelle Strecke. Und hat mir das gefallen. Also hat Spaß gemacht, dort zu laufen, bis zu Kilometer 30. Dann hat es Spaß mehr gemacht. Aber ja, finde ich cool, wenn du das, wenn du das, das Ding machen willst, ja. Würdest du dann auch mitkommen? Wenn das jetzt irgendwie zeitlich passt, sage ich nicht nein. Also man muss das halt hier nochmal Abklären. alles mal besprechen. Ja. Ja, also ich. So jetzt nicht zu laufen, eher so als Betreuer. Ja, könntest du mit dem Fahrrad rüberfahren? Also jetzt nicht. Na, dafür ist es doch ein Nee, bisschen. ich meine jetzt nicht bis nach Rotterdam, ich meine so über die Strecke, so, weißt du. Kannst natürlich Ja, auch mit das dem ist auch Fahrrad schwierig. rüberfahren, aber ich weiß nicht. Ja, nee, also das denke ich, wird schon cooler sein. Und du hast ja schon gesagt, dass es eine schnelle Strecke ist, und ich habe es nochmal selber mir angeguckt, und es scheint für gute Zeiten auf jeden Fall eine gute Strecke zu sein, und eventuell da nochmal ein bisschen die Zeit zu verbessern und dann mal schauen, was am Ende des Jahres so herbstmäßig nochmal dann möglich wäre. Mal schauen. Wäre das eine Alternative für dich, dass du das nächste Jahr beziehungsweise die nächste Saison so zwei auf zwei teilst, dass du jetzt sagst, okay, der Frühjahr ist auf jeden Fall mit Schwerpunkt Rotterdam und Rotterdam ist ja auch relativ früh im Jahr, ne, mit Ja, April, 8. April. Anfang April, glaube ich, ne, 8. und genau, und dass du dann halt sagst, gut, nach dem Rotterdam kommt erstmal, was ich, eine kurze Pause. Man kann dann auch jetzt irgendwie nochmal einen Schwerpunkt legen auf kürzere Distanzen, so 10 Kilometer bis Halbmarathon und versuchen dann nochmal so mit der guten Grundlage vom Marathontraining da irgendwas nochmal, paar Duftmarken, wie du sagst, zu setzen und sich auf der zweiten Hälfte so nach so Richtung Triathlon zu orientieren. Da nehme ich jetzt einfach mal vorweg, du hast so ein bisschen Köln-Triathlon ins Auge gefasst, gell? Ja, ich würde den einen oder anderen nicht ausschließen, aber für Köln ist ja erstmal ein gutes Pflaster für mich. Und aber ein paar andere, wo wir eigentlich auch schon drüber gesprochen haben, das passt dann halt auch zeitlich gesehen nicht, weil es einfach mit anderen Sachen kollidiert. Und Was ist der Köln-Triathlon? nee, andere, die wir noch besprochen hatten, weil wir hatten ja gedacht, wir stark könnten ja eventuell mal einen zusammen machen. Und zum Beispiel Kraichgau war ja da ein Thema, Ja, das bei dir aber ja schon schwierig. Ewigkeiten auf dem Zettel ist, aber das ist halt Ja, zeitlich bei dir, glaube ich, auch. kollidiert ein bisschen mit Bonn-Triathlon, wo Ja, das wir ist als halt Staffel starten. bei dir ein bisschen schwierig dann. Und ja, also es waren dann noch so zwei, drei andere, aber wie gesagt, dann gerade im Sommer ist es halt dann, also sagen wir mal August so rum, ist es halt auch ein bisschen schwierig. Zum anderen muss ich dieses Jahr auch mal jetzt den Urlaub dann halt planen, also vorplanen. Deswegen normalerweise schauen wir immer so, wann wir Urlaub machen, während des Jahres sozusagen. Aber bei der neuen Firma ist es so, dass du halt jetzt schon deinen Urlaub, ist quasi, also bis, ich glaube, Februar oder so, musst du deinen Urlaub verplant haben zu 70%. Also denke ich, dass wir Nee, da. das muss ich bei mir auch. Das ist bei mir auch seit Jahren schon so. Wir hatten schon unsere Urlaubsbesprechung und ich muss so 95% meiner Urlaubstage verplanen. Und Ja. die habe ich ja auch schon verplant, ja. Ist Das ist klar, das macht das Ganze nicht einfach. ja, das ist für mich das erste Mal, und das ist halt zu 70% muss ich dann halt den Urlaub verplanen, und von daher muss ich dann halt auch mal gucken, wann wir das halt machen. Ich muss ja mit meiner Freundin wieder sprechen, wann wir machen wollen, und dann kann ich auch besser gucken, welche Events ich noch angehen kann. Ja, also. Aber da liegt halt Bonn, glaube ich, mit im späten Sommer doch am besten, würde ich sagen. Bonn ist Anfang Köln. Juni. Köln wollte ich sagen. Ah, Köln. Köln, ja. Habe ich Bonn Ja. gesagt? Ja, Nee, fast in aber der ich Ecke. meine, weißt du, wenn man jetzt noch ein Bonn mit einliest, ne, wo wir als Staffel starten, du hast ja April, hast du ja den Rotterdam-Marathon, wenn du da starten willst, dann kannst du versuchen, nochmal irgendwie, wie gesagt, die gute Form mitnehmen und vielleicht nochmal in den nächsten, ja, 3, 4 Wochen, ja, vielleicht eher so 3 Wochen nochmal was rauszukitzeln auf den kürzeren Distanzen, was dich da halt so mehr reizt, Halbmarathon oder Zehner oder so. Und dann, ja, so dazwischen nochmal, so, du willst ja Fahrrad fahren in Bonn. Und ja, dann nochmal in der Phase auch nochmal ein bisschen das Radtraining nochmal so forcieren. Und sich dann ab da so Richtung Triathlon orientieren, ne? Dass du dann halt mit guten Normen so Richtung Köln-Triathlon dann rauskommst. Ja, so, ich denke. So grob, jetzt so ganz grob geplant. Ja, ich denke, so wird auch der Plan sein. Also ich habe ja gesagt, ich wollte ja eventuell nochmal nach irgendeinem Laufcup gucken, der vielleicht mal so, keine Ahnung, fünf. Ja, das ist dann aber schwierig, weil dann musst du wirklich eine ganze Saison darauf ausrichten. Ja, kommt immer darauf an, wie viele er hat halt, weißt du. Wie gesagt, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, was es hier so in der Gegend gibt. Ne? Also ich weiß noch gar nicht, ob es überhaupt was gibt, wo ich sage, ja, das könnte interessant sein. Ja, ansonsten mal schauen, was noch so kommt. Wie gesagt, die Saison zu planen ist schwierig. Ja. Ja. Kann ich auch nur so bestätigen, denn bei mir ist das wirklich auch sehr, sehr schwierig. Also die Wettkämpfe, wo ich sage, okay, da habe ich so richtig Bock drauf, das was, wo ich da dran teilnehmen will, das, ne, so wie du gesagt hast, zum Beispiel Kraichgau, da spielt sich alles so in den Zeitraum Anfang, Mitte Juni ab und das kollidiert einfach sehr, weißt du, ich kann einfach nicht irgendwie innerhalb von einem Monat mir da irgendwie 3 Wochen irgendwie frei nehmen oder so, das funktioniert nicht. Man muss sich da schon irgendwie entscheiden. Ich hoffe, dass ich dieses Langstreckenschwimmen in Köln machen kann, weil das ist auch eine Woche vor Bonn. Und ob ich mir da irgendwie 2 Wochenende hintereinander freischaufeln kann, ist auch, da steht auch ein dickes Fragezeichen. Natürlich hat Bonn Vorrang und das ist das Wichtigere von beiden. Aber Köln hätte ich auch, also dieses Langstreckenschwimmen hätte ich auch gerne mitgenommen. Mal schauen, was geht. Aber ich suche mir immer für ein Jahr suche ich mir immer so ein Wettkampf, wie zum Beispiel dieses Jahr in dieser Saison war Bronn. Und ich war jetzt auch am Überlegen, machst du Köln die Mitteldistanz? Oder aber, was 2 Wochen früher stattfindet, den Xterra in Zittau. Das ist die Xterra Germany, das offizielle Xterra Germany Rennen von der europäischen Serie. Und auch, glaube ich, das sind glaube ich, die Europameisterschaften in Xterra, wenn ich mich nichts täuscht. Und ich glaube, ich entscheide mich. Ja, aber ich tendiere stark dazu, den zu machen, den Xterra. Ich habe da schon mehrmals hier gesagt, ich habe da so ein bisschen so eine Schwäche für Xterra-Rennen. Leider hat es dieses Jahr mit Frankreich nicht geklappt, hätte ich sehr gerne mitgenommen, aber ich war als Zuschauer da und das hat als super Spaß gemacht, da auch Zuschauer dabei zu sein. Und würde gerne nächstes Jahr auf jeden Fall eins machen. Und die anderen, die in Frage kämen, die sind auch so, weißt du, so Juni, Juli und das kollidiert dann natürlich auch mit anderen Sachen. Wie jetzt zum Beispiel unser Urlaub, den wir schon direkt zu Sommerferien haben oder halt Bonn oder halt, keine Ahnung, andere Verpflichtungen. Und, deshalb musste ich viele Sachen streichen. Ja, also ich habe eventuell einen, den ich gerne machen würde. Das wäre ja noch der Main-Franken-Triathlon. Mhm. Da gibt es ja auch eine olympische Distanz. Also ja, das ist doch der den Flo gemacht hat. Ne? Genau. Ja. Der Flo vom Schnaufcast. Vom Schnaufcast. Hat auch nur Gutes eigentlich darüber erzählt und wir hatten ihn ja dann auch zu Gast und war sehr, sehr begeistert und vor allem da auch das war doch irgendwie vom Boot zu starten da, also mitten aus dem Wasser und das ist das da auch so? Also das ist in Bonn, ist das so? Ist das da auch so? Ich meine auch, dass da im Wasser quasi startest. Okay, nee, ich kann mich jetzt nicht erinnern, was er erzählt hat. Naja gut, ist wieder mal sagen, kann auch sein. Ja, ist bestimmt ein cooles Event, aber da würdest du die Olympische machen wollen, ja? Genau, da wäre dann die Olympische. Ich müsste dann nochmal, ich weiß es gerade nicht, was in Köln angeboten wird genau. Aber in Köln hast du alles. Ja. Von Sprintdistanz über Olympische, über Mitteldistanz, über Langdistanz, also die Ironman-Distanz und da hast du sogar so quasi für die Hawaii-Statter hast du so eine ganz krumme Sache, also ganz krumme Sache, also so, so, so ein Ironman mit verkürzten Laufen. Du schwimmst 3,8, fährst 180 Fahrrad und läufst aber zum Schluss nur 15 Kilometer. Okay. Ja. Mhm. Finde ich sehr interessant. Ja. Ich meine, wie man der. Das, der, das heißt Cologne Hawaii Special. Genau. Ja. Ja. Ja, ja, ja, hier gibt es halt den Cologne 226 Half, das wäre 1,9 Schwimmen. Ja, das ist 90, die Mitteldistanz. Ja, und 21, ja, genau. Das wäre dann wahrscheinlich mein Ding. ja, also das sind so meine. Keine Ahnung. Ob das jetzt so passiert, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ja. Ja, wir haben uns noch beide nicht festgelegt, aber so, da sind so die, die, Gedanken. Die Wettkämpfe, die dann Gedanken und Wettkämpfe, die dann irgendwie in Frage kommen, ne? Ja. Ja. Gut, wir waren ja in Frankfurt beim Marathon. Habt ihr bestimmt ja auch schon gesehen. Das, da haben wir auch ein paar schöne, schöne Videos gemacht. Und ja, es war auf jeden Fall ganz cool. Wir haben ja auch ein paar Aufnahmen, ein paar O-Töne, kann man sagen. O-Töne. Genau. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach mit dem ersten, oder? Was meinst du? Ja, ja, klar, ja. Gut, dann what's up? Nur mal kleine Impressionen aus dem Frankfurter Festhalle. Wir stehen gerade hier am Frankfurter Marathon und schauen uns den Fernseher an. Adrian, wie fandst du das Wetter? War ja Sturm gemeldet. Und so die Organisation bis jetzt soweit? Naja, das Wetter finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also es war, habe ich mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Also es, heute Nacht war ja mega windig, aber es kamen so ein paar Böen durch, aber im Großen und Ganzen ging's, oder? Also ich fand's am Start war es relativ windstill. Die Stimmung war ganz cool. Wir hatten, ja, wir standen da ganz cool direkt neben dem Startbereich, neben den ganzen Profis. Anne Gabius Interview haben wir noch mitverfolgt. Genau, für das Hessische Rundfunk. Ja, im Großen und Ganzen, nach den letzten Jahren, wo man hier selbst mit von der Partie war, ist auch mal ganz cool, das mal von der anderen Perspektive zu sehen. Ja, ganz ohne Druck hier zu stehen oder jemand hier anzufeuern, für jemanden da zu sein, ist auch eigentlich ganz schön, mal ganz locker hier durchzugehen. Ja. Auf der, in der Festhalle ist, sind zwei Leinwände aufgebaut. Auf der einen wird die, der Livestream durchgebracht, auf der anderen zeigen sie soweit, wer Erster ist oder wo sie gerade sind. Und erwartete Zielzeit ist 2:04. Mal schauen, ob sie das schaffen. Wir melden uns später nochmal. Gut, das war so unser erstes kleines, kleine, ja. Einspielung? Ja, Schnipsel, den wir gemacht haben. Das war ja so schon während des Rennens. Wir können ja mal kurz auf davor eingehen. Ja. Adrian, möchtest du da mal was dazu sagen, wie es vorher war? Ja, auch so war? Also was das große Thema war ja das Wetter. Ne? Da sind wir auch schon mal jetzt in dem kurzen Beitrag nochmal drauf eingegangen. Das, es war sehr windig, ne? Wobei beim Rennen selbst wurden da die Bedingungen dann irgendwie mit der Zeit immer besser. Gell? Morgens war es ja noch schon etwas stürmisch und so am Anfang auch. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf der Strecke ist. Ne? Du läufst ja irgendwann aus Frankfurt raus, so ein bisschen. Und da müssten wir vielleicht jemand fragen, der da jetzt irgendwie dran teilgenommen hat, wie die Bedingungen da waren. Aber ja, also das war so das große Thema, so das Wetter. Und das andere, ja, wir haben uns natürlich nach Start, wir haben uns jetzt mal den Start angeguckt, also die ganzen schnellen Jungs. Wir hatten da ziemlich gute Plätze direkt am Start, an Startlinie ergattert. Und ja, uns das angeguckt. War schon mal ganz cool, das gesehen zu haben, mit welchem Tempo die da starten. Also das ist schon richtig krass. Und dann sind wir auf die Messe, ne? Sind wir so ein bisschen über die Messe geschlendert. Genau. Und wie fandest du das jetzt? Also, die Messe? Ja. Ja, irgendwie jedes Jahr das Gleiche irgendwie, ne? Also, ja, also ich fand, also wir waren ja, wir haben uns ein bisschen länger auf dem Stand von den Hocker ohne schon aufgehalten und sind da gut, also vor allem du, gut beraten worden, gell? Du hast ja Schuhe gesucht, so spezielle für deine Strecken. Genau. Ich fand die Frau, die uns da oder dich beraten hat, die hat das richtig gut erklärt alles und hat dich da gut beraten. Aber im Großen und Ganzen fand ich es jetzt irgendwie, ja, das ist, ja, es war jetzt irgendwie nichts, wo ich sage, oh, das unbedingt muss ich haben oder das will ich mir holen oder so. Ich habe mir halt so ein paar Sachen angeschaut, aber ja, irgendwie hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ja, ich habe auch schon überlegt, weil so jetzt überragend fand ich es jetzt irgendwie auch nicht. So große, sag ich mal, dass du jetzt so richtig coole Messerabatte bekommst oder sowas, gab es jetzt auch nicht. Also wo du sagst, oh, da muss ich auf jeden Fall zuschlagen. Aber ich weiß nicht, ob wir einfach übersättigt sind, weil wir einfach jedes Jahr da sind und es sich einfach auch nicht ändert. Also es ist ja immer das Gleiche. Vor allem, es ist ja tatsächlich auch so, es ist, wir sind ja, wir gehen da schon wirklich, so wie du gesagt hast, seit Jahren hin. Ne? Und seit Jahren auf der Messe haben die Leute da ihr feste Stand, ne? Also was weiß ich, Skinfit steht da, wo es steht, Two Times You steht da, wo es steht. Es kommt vielleicht so der eine oder andere Kleine dazu, aber auch so diese Reiseveranstalter, die da auch so diese Marathonreisen anbieten und so, ne, die stehen da und wo sie sonst immer stehen. Also du gehst da und du siehst da irgendwie nichts Neues, ne? Es ist immer man sieht ja so ein paar neue Produkte, aber im Großen und Ganzen, ja, ist irgendwie schon sehr, sehr vertraut, ne, und sehr, ist es so kein Überraschungseffekt mehr so. Man kennt es halt in- und auswendig. Ja, außer dass ASICS dieses Jahr ein bisschen größer geworden ist. ASICS war sehr groß, genau, ja. Der Flo war auch wieder da mit seiner Crew und der hat ja auch seinen festen Stand jetzt. Da war der letztes Jahr auch. Du hast noch so ein bisschen nach Garmin-Uhren geguckt. Ja, ich habe nur mal kurz drüber geguckt. Aber ich fand, Garmin war etwas kleiner der Stand als letztes Jahr. Oder ich habe da irgendwas übersehen, aber da, wo wir waren, das war ja so ziemlich klein, sehr klein gehalten. Ne? Hatten jetzt gar nicht so viele Uhren wie letztes Jahr. Zumindest hatte ich so vom Gefühl her. Ja, stimmt schon. Also ich fand auch, das war nicht so groß und ich muss ein bisschen sagen, Jungs, die dann dahinter standen, obwohl da auch Leute noch sich Uhren anguckt haben, sahen jetzt auch nicht so motiviert aus, dass sie jetzt nochmal was sagen wollten irgendwie. Ich bin mal kurz drüber gegangen und hab mal, ja, da auch versucht, irgendwann zu gucken, was da für einen Rabatt noch gibt, aber der war ja eigentlich sogar noch ein bisschen schlechter als der in Köln. Da hätte ich mir die Uhren in Köln kaufen sollen. Ja, wenn wir da schon mal gerade sind, ich habe auch mein Geld jetzt endlich wiederbekommen von der Uhr, von daher, ja, ich werde jetzt demnächst mal das nochmal in Angriff nehmen, da zu versuchen, mir die Uhr zu holen oder eine andere, mal schauen, also entweder die Garmin Fenix 5 oder die 5X, aber bisher würde ich schon gerne weiter die X haben, wegen der Kartenfunktion, also das ist schon, finde ich ganz ganz interessant, gerade auch hier, weil ich habe letztens so gedacht, wenn ich jetzt hier links laufe und wo komme ich dann hin und so, weißt du, ich meine, das dann muss ich erst wieder heimlaufen und da habe ich mir erstmal wieder die Karte angeguckt, wo komme ich da überhaupt hin, wie komme ich dann wieder sozusagen zurück, ohne dieselbe Strecke wieder laufen zu müssen und was ich meine, das wobei das auch mit der Zeit wird dir da als vertrauter, ne? Also ja, das ist jetzt, denke, also, auch im Sommer. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gell? Das ist halt so, weil du da doch, also ich meine, so neu bist du da jetzt auch nicht mehr in der Gegend und du hast da bestimmt schon so deine Strecken. Es gibt bestimmt noch kleine oder andere, die du nicht kennst, aber so nach, was weiß ich, noch nach 1, 2, 3 Jahren, brauchst du diese Kartenfunktion für deine Strecken in deine Stadt nicht. Also das ist eher so, wenn du jetzt, keine Ahnung, nach Fuerteventura fliegst, dann ist das ja schon interessant. Das war vielleicht ganz interessant, wenn man dann halt mit Fahrrad unterwegs wird, weil da fährt man halt auch schon länger. Und gerade jetzt für nächste Saison, da ich auch da ein bisschen verstärkt wieder Fahrrad fahre, weil dieses Jahr war ich, glaube ich, 2-mal oder so mit Fahrrad unterwegs. Na, von daher muss ich mal schauen. Ich muss auch gerade immer Fahrradstrecken oder wenn du im Rennrad unterwegs bist, da ich habe zwar so eine, wo ich weiß, da ist ein Fahrradweg, aber sonst ist ja halt die B49 gleich dran und da will ich nicht drüber fahren, ehrlich gesagt. Das ist mir dann, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt drüber fahren darf. Ja, also obwohl ich da auch schon welche gesehen habe, die da mit Fahrrad auch gefahren sind, aber das finde ich, die B49 führt ja auch dann quasi bei euch vorbei, ja, und wenn du da mal mit dem Fahrrad drüber fährst, da bin ich einmal zur Arbeit mit dem Mountainbike drüber gefahren morgens und ich gedacht, ich sterbe da. Also das Nee, das habe ich gesagt, da fahre ich nie wieder lang. Also das war mir dann doch ein bisschen zu heikel. Wir schweifen aber ein bisschen ab. Ja, das stimmt. Wir waren bei der Frankfurter Messe und ich würde sagen, wir spielen jetzt die zweite Aufnahme, die wir gemacht haben, wo wir beim Kilometer 35, 36 so irgendwo dazwischen gestanden haben. Genau, quasi gegenüber von der Festhalle und da haben wir ein bisschen gestanden. Wir haben uns anscheinend ein bisschen verrechnet. Aber okay, hört selber. So, wir sind jetzt gerade mal rausgegangen aus der Festhalle. Zwischen Kilometer 35, 36 stehen wir jetzt. Das ist quasi gegenüber von der Festhalle. Es ist ein bisschen ungemütlicher geworden. Es ist zugezogen, sehr windig, es tröpfelt leicht. Die Bedingungen werden härter. Was meinst du? Ja, genau so ist es. Beim Starten auch ziemlich windstill. Gut, sie waren ja auch ziemlich geschützt, ne, da wie sie das standen am Start. Aber zumindest jetzt hier windet es doch ganz schön. Es fängt auch so ein bisschen an zu regnen. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Die sind momentan was, Kilometer? Halbmarathon, denke ich. Ja, so bei Halbmarathon ungefähr dürften sie sein. Ja, schauen wir mal. Arne Gabius sieht bis jetzt gut aus. Hoffentlich kommt er durch. Ja, die haben Vergleichszeiten gezeigt. Im Jahr 2005, glaube ich, war es 11 Sekunden Rückstand. Auf jeden Fall noch machbar. Machbar. Ja, wir werden uns melden, wenn sie mal nochmal durchlaufen. Alright, das war die zweite Aufnahme. Ja, wir standen ungefähr, glaube ich, eine gute Stunde und haben da auf die Jungs gewartet. Und es wurde auch mit der Zeit ein bisschen kälter, muss man sagen. Ja, es hat doch ganz schön geblasen zum Teil. Ja, aber irgendwann kamen die Jungs. Die ersten drei haben wir uns halt angeguckt. Alles Äthiopier. Einer von denen hat das Ding dann auch gemacht. Ja, tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Ergebnisliste offen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der gute Mann heißt. Wir sind ja halt, nachdem wir vorbeigelaufen sind, sind wir dann in die Festhalle, um da auch nochmal ein paar gute Plätze irgendwie zu ergattern und haben uns den Einlauf der ersten nochmal angeschaut, gell? Ja. Inklusive Arne Gabius. Genau, der kam ja auch dann recht zügig, für mich auch sehr überraschend, dass er schon da war, also das... Der hat nochmal auf den letzten Metern nochmal gut zulegen können, also was heißt gut zulegen, aber der hat dann nochmal dran gezogen, er ist ja lange Zeit mit dem Polen gelaufen, der dann doch nochmal zum Schluss ein paar Sekunden abgenommen hat, ne, und da hat er richtig in der Festhalle da nochmal richtig einen Sprint hingelegt, ne. Ja. War schon krass. Ja. Man merkte auch dann da, wo er dann reingekommen ist, da war richtig Stimmung dann in der Halle, das, Ja, ich weiß nicht, ob du dir das Video angeguckt hast, was ich online gestellt habe. Genau, und hast du das gehört, dass die GoPro hat irgendwie so einen Lärmschutz irgendwie angemacht und auf jeden Fall ist das sehr gedämmt in dem Moment, wo er vorbeiläuft. Weil diese Stimmung, die haben da so geschrien und es war so laut, ich habe da nichts dran gemacht, aber du hörst wirklich, dass es auf einmal sehr gedämpft wird. Ja, das ist, ich weiß, ob dir das aufgefallen ist. Ja, aber ich habe eher gedacht, jetzt wo du sagst, ist natürlich einleuchtend, aber ich habe gedacht, okay, dann hat YouTube das irgendwie vielleicht, weißt du, kommt nicht so gut rüber bei YouTube, weiß ich nicht. Nee, aber, das ist bei der Originalaufnahme bei mir schon. Als ich mir das erstmal so angeguckt habe, mein Computer, dann war das schon so, da habe ich mich auch noch gewundert. Ich denke mir, auf einmal wird der Ton so richtig gedämpft. Ja gut, aber das ist einfach wahrscheinlich so ein Übersteuerungsschutz. Also das kann sein, ja. Nicht übersteuert. Oder? Weil es war wirklich laut. Ne? Also die Leute sind da richtig, richtig, haben richtig Stimmung gemacht. Die Festhalle war auch richtig voll irgendwann dann geworden, als die ersten ins Ziel kamen. War schon ganz cool, ja, das so von der anderen Seite mitbekommen zu haben. Ja, für mich auch jetzt das erste Mal offiziell, dass ich es weiß. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass wir das ja schon mal erlebt haben, wo der den Rekordversuch in Frankfurt angehen wollte, aber ich kann mich da echt nicht dran erinnern. Selbst dann, als du mir gesagt hast, konnte ich mich nicht dran erinnern, aber jetzt, du sagst es, wir saßen oben in der Halle, aber ich weiß einfach auch nicht mehr. Es war schon viel zu lange her. Aber gut, ja. Da jetzt auch direkt an der Strecke zu stehen, das war schon auch ganz cool. Wir hatten auch ein bisschen Glück gehabt an dem Tag, finde ich, allgemein so gesehen, dass wir dann Ja, beim Start wie auch beim Zieleinlauf haben wir richtig gute Plätze ergattert. Genau, also wir hatten uns gedacht, oh, wenn wir jetzt hier weggehen, ob wir dann noch Plätze bekommen, aber wir sind ja dann auf die andere Seite gegangen, wo nicht so viel los war und dann stand ein kleines Kind neben uns, da hatten wir noch ein bisschen Platz uns ergattern können. Aber das Kind hat auch noch genug Platz, so viel dazu. Ja, ich habe nochmal geguckt hier, der Kitata Tola hat gewonnen in 2:05:50. Eigentlich eine sehr gute Zeit. Er ist übrigens in der Altersklasse U23 gestartet. Ja, das war auch seine schnellste Zeit, hatte Sprecher da in der Festhalle gesagt. Und auf jeden Fall persönliche Bestzeit. Und für Arne Gabius dreimal Frankfurt und dreimal unter 2:10. Also Frankfurt scheint ihm zu liegen. Genau. Seine offizielle Zeit steht hier bei 2:09:59, also quasi Punkt. Ja, das war, also es gibt, das hat mich gewundert, ne? Also es gab erstmal die Zeit 2:09:44, dann hieß es irgendwo, habe ich beim Arne Gabius, manchmal auf Instagram gesehen, 2:09:56 und jetzt ist es bei 2:09:59. Also diese Zeiten, die wurden dann halt, diese Sekunden wurden dann immer mehr, aber noch irgendwie knapp unter 2:10, ja. Aber eigentlich theoretischerweise war das natürlich die Startzeit war ja auch seine Nettozeit, weil der stand ja ganz vorne an dem Start. Der war ja in der ersten Lage. Er ist gestartet und zack war der schon drüber, ja. Also von daher. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass sie das jetzt irgendwie so. Ich meine, gut, dass sie jetzt, weil in der Festhalle stand es 2:09:44. Gut, dass das jetzt irgendwie so eine, in Anführungsstrichen, inoffizielle Zeit ist, ist okay. Aber später, ein paar Stunden später, hat Arne Gabius so ein paar Sachen reingestellt, so Facebook und Instagram, und da stand 2:09:56 und jetzt die offizielle 2:09:59. Hast du eigentlich komisch. Hast du ein Like von ihm bekommen bei Instagram für dein Bild? Weiß ich gar nicht. Nee? Weiß ich gar nicht. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das war auch ein cooles Foto, was er gemacht hat. Das war von einer GoPro, oder? Kann das sein? Also das ist einfach von einem Film gemacht worden, ja. Ich habe einfach eine Aufnahme gestoppt und daraus ein Foto gepostet. Und so mit den Filtern kannst du da schon mal so ein gutes, schönes Foto daraus machen. Ja. Das ist ja das Coole beim GoPro, du musst eigentlich keine Bilder machen, weil wenn du die Aufnahme stoppst, hast du wirklich glasklare Bilder, die oder so, das ist alles so in so einer guten Qualität, dass man so aus dem Film da auf jeden Fall mal so ein paar Bilder rausnehmen kann, ja. Ja. Was sagst du so als Zuschauerfazit, jetzt mal nicht irgendwie jemanden zu begleiten da, sondern einfach mal so ein bisschen nur die Spitze sich anzugucken, weil im Endeffekt ist ja der Marathonsport oder beziehungsweise Laufsport ja nicht unbedingt einer, wo du sagst, oh, das ist mein Lieblingsläufer. Also ich meine, das Naja, nee, aber so grundsätzlich, ich meine, ich bin halt grundsätzlich große Fan von Ausdauersportarten. Ich muss das jetzt irgendwie nicht jetzt auf einen irgendwie beschränken. Und wenn wir jetzt gleich nochmal die dritte Aufnahme von uns einspielen, die jetzt auf dem Nachhauseweg aufgenommen haben, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gell? So haben wir auch so ein kleines Fazit gezogen. Da reden wir drüber. Deshalb würde ich da jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ich muss sagen, alles in allem hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns da jetzt nicht großartig jetzt, sage ich mal, die Altersklassenathleten angeguckt, weil so viel Zeit hatten wir auch leider nicht. Wir wären gerne länger geblieben, aber vor allem ich musste dann jetzt irgendwann zu Hause sein. Und das war schon ganz cool, das mal so gesehen zu haben von der Seite, ne? Also wir haben jetzt, wenn ich jetzt in Frankfurt nicht gelaufen bin, dann habe ich dann eher, sag ich mal, die Leute, die ich kenne, da jetzt irgendwie begleitet, beziehungsweise die angefeuert, und dann eher weniger jetzt irgendwie die Profis, und dieses Jahr haben wir es halt anders gemacht, gell? Genau. Ja. Aber vor allem auch deshalb, weil kaum jemand gelaufen ist, irgendwie den wir kannten. Es sind so ein paar Leute gelaufen, so aus dem Gießener Raum, die ich jetzt irgendwie von Namen kenne, die ich so bei Wettkämpfen schon mal getroffen habe und mit denen gelaufen bin und so weiter. Mit einem, der sehr gute Zeit gelaufen ist in Frankfurt, nicht ganz die 2:40 geschafft hat, ist der David Schön. Der ist, glaube ich, 2:40:04 gelaufen, also knapp irgendwie an der 2:40 vorbeigeschrammt. Ich hoffe, ich habe die Zeit jetzt richtig gesagt, aber es war irgendwie eine 240er-Zeit, eine niedrige 240er-Zeit. Ich kann ja gerade mal gucken. Ja, aber er ist auch nicht der schnellste Gießener geworden. Es war einer war vor ihm mit einer richtig fetten 233 oder knapp 234. Okay. Also, ich habe hier drei. Ein Wettenberger. Ja, ich habe hier drei David Schön und alle drei standen für Wettenberg und die haben auch alle drei dieselbe Zeit. Ganz okay. Komisch. Also die Nettozeit ist 2 Stunden 40,04. Ja, genau. Also hab ich richtig angeguckt, weil der hat ja Vorfeld angehen und das hat mich dann doch interessiert und ja, knapp dran vorbeigeschrammt. Aber eigentlich krasse Zeit. War das dein erster, weißt du das? Nee, ich meine, der ist schon Marathon gelaufen, das war sein erster Marathon. Ja, also ich kenne ihn ja selber nur vom Sehen her, vom irgendwelchen Wettkämpfen bei euch im Umkreis oder beim ehemaligen meinem Umkreis. Da hat er da rockt er ja eigentlich vieles. Ja. Zumindest wenn ich sein ärgster Konkurrent, dessen Name mir auch gerade entfallen ist. Moritz Weiß? Ja, genau, der Moritz Weiß nicht dabei ist, dann ja, hat er eigentlich den Sieg schon fast sicher. Also das ist ja dann wirklich war der David Schön. Moritz Weiß war nicht dabei. War der David Schön nicht auch beim Licher-Triathlon irgendwie bei einer Staffel? Oder war das? Nee, das war der Moritz Weiß okay, auch. Okay, dann habe ich das verwechselt, okay. Ja. Entschuldigung. Wollen wir die dritte Aufnahme nochmal einspielen? Ja, das können wir gerade mal machen und dann können wir auch gerade mal dieses Thema damit abschließen, ja? Genau. Okay, viel Spaß. So, letztes Take. Wir sitzen schon wieder im Auto. Das Wetter, wenn wir schon den ganzen Tag drüber reden, ist okay, sonnig, aber windig. Was haben wir da stehen? 13 Grad. Ja, naja, das Wetter ist ja jetzt, das ist jetzt richtig Marathonwetter, finde ich. Also jetzt, ja, der Wind hat wieder abgenommen, also war jetzt gar nicht mehr so stark und jetzt kam nochmal zum Mittag die Sonne richtig raus. 13 Grad, knapp 14, 13,5 zeigt hier mein Auto an. Marathonwetter. Ja, war vom Gradzahl her auf jeden Fall, aber der Wind, wir standen ungefähr eine Stunde da, bis dann die ersten drei durchgeballert sind. Durchgerannt sind. Man hat ihn nur ganz kurz gesehen und dann denkst du dir, für die 5 Sekunden stehst du jetzt eine Stunde. Aber so ist das beim Marathon. Hatten wir auch mal Diskussion, wie das halt ist in Deutschland hier, dass die Leute eigentlich nur herkommen, um Angehörige, Freunde anzufeuern, aber hier keinen richtigen Star wie beim Fußball oder so gibt. Ja, dann sind wir auf jeden Fall wieder in die Festhalle und haben da nochmal den Einlauf der ersten 6, glaube ich, gesehen. Top 10 fast, ne, würde ich sagen. Also wir haben schon einige gesehen. Ja. Ja, weißt du, wer der erste war? Also die ersten drei waren Äthiopier und sorry, aber die Namen kann ich mir nicht merken. Und aber der erste war wenigstens so leicht auszusprechen. Irgendwie ja. Toto oder so, dieser, keine Ahnung. Auf jeden Fall als sechster ist der Arne Gabius mit 2:09:45. Starke Zeit, unter 2:10. Der Arne, der sah auch sehr, sehr glücklich aus, ist da nach dem Zieleinlauf nochmal nach vorne gelaufen, abgeklatscht, Selfies gemacht, hat gelacht vom Ohr zu Ohr. Also der sah wirklich sehr zufrieden aus. Ich meine, nach dem Hannover-Marathon, wo er dann aufgeben musste, ist das natürlich jetzt für ihn wieder mal wahrscheinlich schön ins Ziel gekommen zu sein und mal eine richtig starke Zeit. Ja. Auf jeden Fall hat er sich sehr viel Zeit genommen. Nach dem Zieleinlauf ist er nochmal wirklich fast zu jedem und hat jeden Einzelnen abgeklatscht. Manche wollten Selfies, hat er sich auch noch Zeit genommen. Das ist auch mal eigentlich eine starke Aktion, muss man auch mal hier lobend erwähnen. Ja, sehr sympathisch fand ich. Er hat sich wirklich sehr viel Zeit genommen. Also das fand ich sehr cool. So kurz nach dem Zieleinlauf, also es waren keine 2 Minuten nach dem Zieleinlauf, war er schon direkt unter den Zuschauern. War leider auf der Gegenseite, war nicht bei uns. Also wir standen ihm genau gegenüber, wo er da die Leute abgeklatscht hat und Selfies gemacht hat, aber ist leider nicht zu uns rübergekommen. Ja, der Adrian hat ja jede Menge Videomaterial, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, bis die Episode hier rauskommt. Ja, und so abschließend zum Tag zu sagen, fand ich ihn eigentlich ganz entspannt. Also mal hier ein bisschen nur rumlaufen über die Messe. Die Messe war okay, war jetzt nichts Besonderes, nur ein bisschen umgeguckt. Ja, dann bist du draußen gestanden, bist in der Festhalle, die ersten 10 ungefähr, Top 10 mal angefeuert und ja, das war es eigentlich für uns. Auch mal ganz entspannt und ganz easy, kann man auch mal jedem empfehlen, die Elite mal anzufeuern. Einfach mal rausgehen und mal was tun, ne? Ja, auf jeden Fall, also hat Spaß gemacht, ja, war sehr kurzweilig. Ja, wie ich schon mal vorhin gesagt habe, war mal was anderes, als jetzt ja, selber zu laufen, sondern mal wirklich auch die Elite mal zu sehen, beim Start, beim Zieleinlauf, so zwischendurch mal ein bisschen, ist schon sehr, ja, ist schon richtig krass, ne, wie schnell die Jungs da durchballern, schon, hat schon wirklich Spaß gemacht, ja. Ja, wenn man so sieht, die ersten, was, Halbmarathon oder so, laufen die im Dreier-Schnitt. Das ist schon echt krass. Also wenn man das, Dreier-Schnitt, das würden wir 100 Meter sprinten, dann legst du dich hin beim Dreier-Schnitt. So ungefähr, ja. Ja, auf jeden Fall war es sehr cool, ja. muss ich mal sagen. Hat echt Spaß gemacht und ist wirklich so, wie der Adrian schon sagte, gutes Stichwort auch hier mit dem Elite. Wir haben uns echt mal auf die Elite konzentriert, weil normalerweise, wenn zum Beispiel der Uwe ja jedes Jahr läuft, da sind wir natürlich bei ihm und feuern ihn an, aber dann sieht man halt die Elite nicht, weil man sich ja eher darauf konzentriert. Und so ist es auch immer ganz cool gewesen, da mal sich mehr so auf die Jungs zu konzentrieren. Wir standen recht weit vorne. Ja, beim Start und beim Ziel, ne, hatten wir wirklich Glück, haben wir wirklich gute Plätze gekriegt und konnten wirklich... ja, konnte wirklich gut sehen und es war wirklich sehr beeindruckend, ne, das mal zu sehen. Also ich muss schon sagen, also so beim Frankfurt-Marathon habe ich das nie so verfolgt, ne, habe mich dann eher so entweder auf meinen Lauf selbst konzentriert oder halt, wie gesagt, jemand angefeuert, der teilgenommen hat. Und ja, dieses Jahr wirklich nur so nach der Elite geschaut, ja. Ja, auf jeden Fall sehr gut organisiert auch eigentlich. Wir hatten einmal das Glück, dass die Organisation vorbeikam und uns die Gitter weggenommen hat, die Absperrgitter, weil die da irgendwie noch was absperren wollten und da was gefehlt hat. Das war ganz witzig. Aber man merkt auch so, habe ich so gemerkt, wir standen da an der Ecke zwischen 35 und 36 und da war jetzt gar keiner. Wir haben uns halt der Zeit so ein bisschen unterhalten und dann haben wir uns so ein bisschen umgestellt, wie wir es am besten machen können, wegen Video aufnehmen und so. Und dann kamen auf einmal die Leute. So kurz bevor die Elite kam, wurde es auf einmal richtig voll. Ja. Na, und dann haben wir gesagt, komm, wir wollen jetzt nochmal den finalen Sprint, den Zieleinlauf sehen. Vor allem auch Arne Gabius den Zieleinlauf sehen. Ne? Das war uns irgendwie wichtig, den mal ins Ziel laufen zu sehen. Und die Stimmung in der Festhalle, die hat gekocht. Also das war schon geil. Ja. Ja, vor allem als er durchgelaufen ist, da ging es immer richtig zur Sache. Ja, und ja, auf jeden Fall war das, da stehen halt dann die ganzen Leute, wenn kurz bevor dann halt soweit ist, kommen dann jede Menge, das habe ich nämlich auch gesehen. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, in die Festhalle zu gehen, nachdem die ersten durch sind, damit wir das dann halt auch mitverfolgen, weil die brauchen ja nicht mehr ganz so lange bis zum Ziel. Und danach, als wir dann da, keine Ahnung, 10 Minuten standen oder so, kamen immer noch Leute hinter uns und haben sich da hingestellt und es wurde richtig voll. Also das ja, ist schon sehr beeindruckend, da sowas mal zu beobachten. Ist ja, ich meine, es liegt ja natürlich auch an der Location. Ne? Also der Zieleinlauf in der Festhalle, das ist ja schon ein bisschen was anderes. Also ich kenne jetzt keinen Marathon, der jetzt sonst irgendwie so einen Zieleinlauf hat und es gibt ja sehr viele Zuschauerränge, sehr viele Sitzmöglichkeiten und auch Stehmöglichkeiten. Es passen sehr viele Leute rein in die Festhalle und dementsprechend bietet sich das ja auch an. Und ja, da wird wirklich eine Gänsehautstimmung geschaffen. Also die Moderatoren, die peitschen das Publikum die ganze Zeit an und macht schon Laune. Also ist auf jeden Fall, wie der Luca schon vorhin gesagt hat, zu empfehlen. Also sollte man mal gemacht haben, weil das halt ein bisschen was anderes ist. Ne? Ja, ich würde sagen, so viel zum Lauf. Ich meine, wir... Ja, ich jetzt nicht mehr, aber du wohnst ja jetzt auch circa 45 Minuten noch vom Frankfurt entfernt und ist ja schon ja, ein kleiner Sonntagsausflug dahin und es macht trotzdem eigentlich immer wieder Spaß, gell, da sowas zu machen und wir sind, glaube ich, wirklich fast jedes Jahr eigentlich da und es wird nicht langweilig eigentlich. Nicht langweilig, nein. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's von hier aus. Ich würde sagen, wir hören uns weiter im Podcast. Ja. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Gut, das war die letzte Einspielung von unserem Frankfurt-Marathon. Jetzt gibt es ein bisschen Geräusche im Hintergrund. Moment, warten wir es mal kurz ab. Ja, würde sagen, wir ja, haben eigentlich so ziemlich alles zum Thema Frankfurt-Marathon gesagt. Beenden wir so damit so das Thema. Ne? Genau. Das war der letzte, vorletzte Marathon für die Saison für uns. Einen haben wir noch. Für dich. Für mich, ja. Aber du musst auch mit darüber reden. Ja, das schon. Aber du hast ja noch ein bisschen was. Jetzt warst du als Zuschauer dabei, jetzt bist du demnächst wieder aktiv dabei. Aktiv als Sightseeing-Tour. Aber ich bin echt mal gespannt, muss ich sagen. Also ich freue mich schon echt drauf. Ich weiß gar nicht, auf welchen von den beiden Urlauben ich da mich mehr freue, weil irgendwie das ist halt auch mal dann eine andere Art zu laufen, weil ich bin, glaube ich, bisher immer nur ehrgeizig gelaufen. Weißt du, ich meine? Hm. Naja, klar. Ja. Also ich bin letztes Jahr in Schotten, bin ich Just for Fun gelaufen. Wirklich, du musst dir aber das wirklich irgendwie im Kopf behalten. Man ist schon, wenn man am Start steht, dann kommen so ein so. Ah, vielleicht konnte ich jetzt doch noch mal ein bisschen dann ziehen und mal gucken, vielleicht geht doch noch was. So Sachen, aber man muss sich da wirklich daran erinnern, warum man gerade da ist, ne? Und was man sich vorgenommen hat, welches Ziel man da jetzt irgendwie verfolgt. Und auch nochmal bewusst das alles so genießen, ne? Also ich habe in Schotten wirklich bewusst bin ich mit anderen ins Gespräch gekommen auf der Laufstrecke oder bewusst mir etwas länger Zeit auf den Verpflegungen gelassen und da jetzt irgendwie mit den Leuten kurz gequatscht und mich da bedankt ausgiebig und so weiter und ja, das alles so bewusster machen, weißt du? Weil wenn man jetzt irgendwie als mit einem Ziel reingeht, so irgendwie so eine Bestzeit anzugreifen und so, da hat man ja dafür keine Zeit, ne? Ja, also ich finde, aber da muss man sich das immer wieder so vor Augen führen, ne? Was will ich denn jetzt hier, ne? Ja. Gut, wir haben noch ein kleines Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Ja, wie vorhin schon gesagt, ich bin großer Xterra-Triathlon-Anhänger und letztes Wochenende, 2 Wochen nach dem Ironman Hawaii, gab es ja auch auf der schönen Insel Maui auf die Xterra-Weltmeisterschaften und die habe ich mir auch live angeguckt, die kam zu einer schönen Zeit am Sonntagabend, so um, glaube ich, 19 Uhr ging es los, so ungefähr, ist eine Strecke von 1,5 Kilometer Schwimmen, 32 Kilometer Mountainbiken und 10,5 Kilometer Traillauf und gewonnen hat das Ganze bei den Männern der Bradley Wise aus Südafrika in 2 Stunden 32 in 10 Sekunden. Zweite wurde der mexikanische Vorjahressieger Mauricio Mendez in 2 Stunden 33,25 und der dritte Ruben Ruzafa in 2:33,46 schon eher ein bisschen weiter vorne. Der Ruben gesehen war der nicht der da auch in Frankreich gewonnen hat? Ja, also der Ruben Ruzafa, der rockt hier so ziemlich alles. Gerade so auf der European Tour gewinnt er schon wirklich, sage ich mal, so mit Abstand die meisten Wettkämpfe. Also das ist der Javier Gomez der Xterra-Serie. Der ist schon wirklich sehr starker Athlet, aber der hatte ja auch schon letztes Jahr, hatte jemand schon vor sich, da war der auf Platz 2, da hat nämlich der Mauricio Mendez gewonnen, ein sehr junger Mexikaner, der ist, glaube ich, so in Anfang 20er, also der ist, glaube ich, 22, 23 Jahre, ein sehr starker Läufer. Das waren die drei Männer auf den Podestplätzen und bei den Frauen hat es Flora Duffy aus Bermuda gewonnen und zwar zum 4. Mal in Folge. Also das ist wirklich eine sehr, sehr starke Leistung von ihr. Damit hat sie, glaube ich, genauso viele Siege in Folge wie Konrad Stolz aus Südafrika, der mittlerweile aufgehört hat. Der hat nämlich, meine ich, auch 4-mal in Folge die Xterra-Weltmeisterschaft gewonnen. Auf Platz 2 bei den Frauen kam die Barbara Riveros aus Chile in 2:56,12 und auf Platz 3, was mich persönlich sehr freut, Laura Philipp aus Deutschland in 2:57,25. Laura Philipp hat auch Frankreich gewonnen, die habe ich dort stark angefeuert und mehrmals auf der Strecke gesehen und sie hat ja dieses Jahr schon einige gute Ergebnisse erzielt. Und ja, ich glaube, mit dem 3. Platz bei der Weltmeisterschaft hat sie noch mal einen draufgesetzt. Ja, auf jeden Fall. Konnte man das verfolgen im Internet? Hast du das gesehen? Ja. Also wie ich gesagt habe, also Sonntag 19 Uhr. Ich habe es, ja, es gab ja auf YouTube, über den Exeter-Kanal. Es gibt so einen Exeter-Kanal bei YouTube und da konnte es live sehen. Ja, da habe ich es mir halt angeguckt. Ja, so ja cool. Mit knapp 3 Stunden ist das, ja, es lief aber so nebenbei. Ich habe jetzt nicht alles gesehen. Vor allem die Radstrecke, da standen, glaube ich, da waren nur, glaube ich, 2 feste Kameras, so auf so ein paar Steigungen. Aber ansonsten hat man nur so Helikopterbilder gesehen. Und beim Laufen meistens auch. Und ja, mittlerweile gibt's da ein Highlight-Video, was ich jetzt jedem ans Herz legen würde. Wirklich sehr, sehr schöne Bilder. Ja. Aber hat Spaß gemacht, ja, zu schauen. Ja, cool. Ich würde sagen, das sind doch schöne Schlussworte und wir beenden doch jetzt mal die Serie. Die Serie auch. Die Serie? Ja, die Folge. Und ja, verabschieden uns für jetzt. Hilf mir mal raus. Ich weiß gar nicht. Ja, ich merke schon, du. du bist nächste Woche noch da. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch vor deinem Urlaub noch eine Folge schaffen. Oder war das erstmal für die nächsten 2 Wochen? Die letzte. Nee, ich denke, nächste Woche kommt noch mal eine. Also. Okay. Ja, also ich denke, das schaffen wir schon. Oder zumindest. Werden wir schon irgendwie hinkriegen, mal schauen. Aber nee, also keine 2 Wochen, das auf keinen Fall. Wir sind ja nur mal ja, 10 Tage weg, von daher. Wir liefern weiterhin regelmäßig jede Woche eine Folge ab. Genau, damit wir die 52 Kalenderwochen voll bekommen. Ja, mal schauen, ob uns das gelingt. Wobei, sind wir nicht eigentlich da jetzt schon? Ich meine, wir haben jetzt auch irgendwie irgendwann mal innerhalb der kürzesten Zeit irgendwie so 2 Folgen rausgebracht oder so. Also mussten wir irgendwie so ein bisschen vor sein, oder? Ja, kann sein. Vor den 52. Ja, so, ja, gerade bei den Interviews kommt es ja dann schon hin, dass man, auch wenn man jetzt nicht unbedingt ständig in den Wochen im Rhythmus oder mal vielleicht 1,5 Wochen hatte, dann gerade bei den Interviews ist man ja eher vor. Und ich glaube, das ist auch so, dass wir dann, es sind ja auch noch 10 Wochen, ja, wird knapp. Naja, schauen wir mal. Ja. Gut, dann sagen wir jetzt auf Wiedersehen, auf Wiederhören, genau, und ja. Keep running. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüssi.